Kapitel 5 Und sie kamen ans andere Ufer des Sees in die Gegend der Gerasener. Und als er aus dem Boot trat, lief ihm alsbald von den Gräbern her ein Mensch entgegen mit einem unreinen Geist, der hatte seine Wohnung in den Grabhöhlen. Und niemand konnte ihn mehr binden, auch nicht mit Ketten, denn er war oft mit Fesseln und Ketten gebunden gewesen und hatte die Ketten zerrissen und die Fesseln zerrieben, und niemand konnte ihn bändigen. Und er war alle Zeit, Tag und Nacht, in den Grabhöhlen und auf den Bergen, schrie und schlug sich mit Steinen. Als er aber Jesus sah von Ferne, lief er hinzu und fiel vor ihm nieder und schrie laut, »Was willst du von mir, Jesus, du Sohn Gottes, des Allerhöchsten? Ich beschwöre dich bei Gott, quäle mich nicht!« Denn er hatte zu ihm gesagt, »Fahre aus, du unreiner Geist, von dem Menschen!« Und er fragte ihn, »Wie heißt du?« Und er sprach, »Legion heiße ich!« »Denn wir sind viele.« Und er bat Jesus sehr, dass er sie nicht aus der Gegend vertreibe. Es war aber dort an den Bergen eine große Herde Säue auf der Weide, und die unreinen Geister baten ihn und sprachen, »Lass uns in die Säue fahren.« Und er erlaubte es ihnen. Da fuhren die unreinen Geister aus und fuhren in die Säue, und die Herde stürmte den Abhang hinunter in den See, etwa 2000, und sie ersoffen im See. Und die Sauhirten flohen und verkündeten das in der Stadt und auf dem Lande, und die Leute gingen hinaus, um zu sehen, was geschehen war, und kamen zu Jesus und sahen den Besessenen, wie er da saß, bekleidet und vernünftig, den, der die Legion unreiner Geister gehabt hatte. Und sie fürchteten sich. Und die es gesehen hatten, erzählten ihnen, was mit dem Besessenen geschehen war, und das von den Säuen. Und sie fingen an und baten Jesus, aus ihrem Gebiet fortzugehen. Und als er in das Boot trat, bat ihn der Besessene, dass er bei ihm bleiben dürfe, aber er ließ es ihm nicht zu, sondern sprach zu ihm, »Geh hin in dein Haus zu den Deinen und verkündige ihnen, welch große Wohltat dir der Herr getan und wie er sich deiner erbarmt hat.« Und er ging hin und fing an, in den 10 Städten auszurufen, welch große Wohltat ihm Jesus getan hatte, und jedermann verwunderte sich. Und als Jesus wieder herübergefahren war im Boot, versammelte sich eine große Menge bei ihm, und er war am See. Da kam einer von den Vorstehern der Synagoge mit Namen Jairus. Und als er Jesus sah, fiel er ihm zu Füßen und bat ihn sehr und sprach, »Meine Tochter liegt in den letzten Zügen, komm doch und lege deine Hände auf sie, damit sie gesund werde und lebe.« Und er ging hin mit ihm. Und es folgte ihm eine große Menge, und sie umdrängten ihn. Und da war eine Frau, die hatte den Blutfluss seit 12 Jahren und hatte viel erlitten von vielen Ärzten und all ihr Gut dafür aufgewandt. Und es hat ihr nichts geholfen, sondern es war noch schlimmer mit ihr geworden. Als die von Jesus hörte, kam sie in der Menge von hinten heran und berührte sein Gewand. Denn sie sagte sich, wenn ich nur seine Kleider berühren dürfte, so würde ich gesund. Und sogleich versiegte die Quelle ihres Blutes, und sie spürte es am Leibe, dass sie von ihrer Plage geheilt war. Und Jesus spürte sogleich an sich selbst, dass eine Kraft von ihm ausgegangen war, und wandte sich um in der Menge und sprach, »Wer hat meine Kleider berührt?« Und seine Jünger sprachen zu ihm, »Du siehst, dass dich die Menge umdrängt, und fragst, wer hat mich berührt?« Und er sah sich um nach der, die das getan hatte. Die Frau aber fürchtete sich und zitterte, denn sie wusste, was an ihr geschehen war. Sie kam und fiel vor ihm nieder und sagte ihm die ganze Wahrheit. Er aber sprach zu ihr, »Meine Tochter, dein Glaube hat dich gesund gemacht. Geh hin in Frieden und sei gesund von deiner Plage.« Als er noch so redete, kamen einige aus dem Hause des Vorstehers der Synagoge und sprachen, »Deine Tochter ist gestorben, was bemühst du weiter den Meister?« Jesus aber hörte mit an, was gesagt wurde, und sprach zu dem Vorsteher, »Fürchte dich nicht, glaube nur.« Und er ließ niemanden mit sich gehen als Petrus und Jakobus und Johannes, den Bruder des Jakobus. Und sie kamen in das Haus des Vorstehers, und er sah das Getümmel und wie sehr sie weinten und heulten. Und er ging hinein und sprach zu ihnen, »Was lärmt und weint ihr? Das Kind ist nicht gestorben, sondern es schläft.« Und sie verlachten ihn. Er aber trieb sie alle hinaus und nahm mit sich den Vater des Kindes und die Mutter und die bei ihm waren, und ging hinein, wo das Kind lag, und ergriff das Kind bei der Hand und sprach zu ihm, »Talita kum«, das heißt übersetzt, »Mädchen, ich sage dir, steh auf.« Und sogleich stand das Mädchen auf und ging umher. Es war aber 12 Jahre alt. Und sie entsetzten sich sogleich über die Maßen, und er gebot ihnen streng, dass es niemand wissen sollte, und sagte, sie sollten ihr zu essen geben.